Es ist 12 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Edda Dammöller. Guten Tag. Für uns ist das ein unglaubliches Symbol der Hoffnung. Wir geben den Preis auch für die Professionalität und den konkreten Erfolg, mit dem sie diese Arbeit machen. Sagt der Direktor der Right Livelihood Award Stiftung, Ole von Uxküll, über die Organisation Weißhelme in Syrien. Sie wird in diesem Jahr mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Nach Bombenangriffen helfen die Weißhelme dabei, Menschen aus den Trümmern zu retten und riskieren dabei ihr Leben. Von den 3000, die diese Arbeit machen, haben über 140 ihr Leben verloren, weil es auch eine Strategie der Luftwaffe von Assad ist, dass man genau dasselbe Haus nochmal bombardiert, nachdem die erste Bombe gefallen ist, um genau die Retter dann zu treffen. Den alternativen Nobelpreis bekommen in diesem Jahr außerdem die Redaktion der regierungskritischen türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, die russische Menschenrechtlerin Svetlana Ganushkina und die ägyptische Feministin Mosen Hassan. Alle vier teilen sich das Preisgeld von umgerechnet etwa 300.000 Euro. In Düsseldorf haben die Tarifverhandlungen für Ärzte begonnen, die an kommunalen Kliniken arbeiten. Es geht um bundesweit 550 Krankenhäuser. Die Vorstellungen der Arbeitgeber und der Ärztegewerkschaft liegen weit auseinander. Einzelheiten von Stefan Lauscher, WDR Düsseldorf. Es wird wohl eine reine Gehaltsrunde. 5,9% mehr Geld fordert der Marburger Bund als Vertretung der Ärzte und begründet das mit immer schwieriger werdenden Arbeitsbedingungen. Personalmangel, Leistungsverdichtung, Überstunden bis nahe an die 60-Stunden-Woche, das müsse sich auch in der Bezahlung niederschlagen. Die Arbeitgeber, also die Krankenhausbetreiber, halten das für schlicht nicht finanzierbar. Die Gehaltsforderung würde nach ihren Berechnungen die kommunalen Krankenhäuser um rund 320 Millionen Euro mehr belasten. Die meisten Kliniken schrieben schon jetzt rote Zahlen. Viel Spielraum bleibe nicht. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick mit Michael Müller. Der Bundestag hat über den Bundesverkehrswegeplan diskutiert. Darin sind bis 2030 Investitionen von rund 270 Milliarden in Straßen, Schienen und Wasserwege vorgesehen. Verkehrsminister Dobrindt lobte seinen Entwurf als Garant für den Erhalt von Wohlstand und Arbeitsplätzen. Der Grünen-Fraktionschef Hofreiter warf dem Minister vor, er plane eine Orgie neuer Straßen. Der Kompromiss zur Reform der Erbschaftssteuer stößt in der Wirtschaft auf Lob und Kritik. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag begrüßt das Modell, weil Familienunternehmen nun Rechtssicherheit hätten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie bemängelt dagegen, dass Eigentümer und familiengeführte Unternehmen stärker belastet werden sollen, als ursprünglich zugesagt worden sei. Der Völkermord im bosnischen Srebrenica vor 21 Jahren wird keine strafrechtlichen Folgen für den damaligen UNO-Kommandanten Karemans haben. Das entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Dem Kommandanten war vorgeworfen worden, nicht eingegriffen zu haben. Bosnisch-serbische Truppen hatten damals in der UNO-Schutzzone Srebrenica 8000 Muslime getötet. Hier noch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen. Gegen den in Köln verhafteten jungen syrischen Flüchtling ermittelt vorerst weiter die Kölner Polizei und nicht die Bundesanwaltschaft. Die Karlsruher Behörde verzichtet zunächst darauf, den Fall an sich zu ziehen. Derzeit gäbe es nicht genug Anhaltspunkte dafür, dass der 15-Jährige eine terroristische Vereinigung unterstützte oder dort Mitglied war. Die Kölner Polizei geht nach Auswertung von Internetdaten davon aus, dass der junge Syrer bereit war, einen Sprengstoffanschlag zu begehen. Über konkrete Ziele fand man bei ihm nichts, auch kein Material zum Bombenbau. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, so kann sich der Herbst noch länger zeigen. Fast ohne Wolken, mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen. In Bonn werden es 20 und in Kamen und Gütersloh 21 Grad. Morgen gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit einigen wenigen Schauern bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und am Wochenende wird es richtig schön, überwiegend sonnig, am Sonntag mit bis zu 26 Grad und erst am Abend ein paar Schauern. Das war WDR aktuell. WDR 2 Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Hamberg-Kamm und Kamm-Zentrum. 2 Kilometer stockender Verkehr. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Vollmarstein und Hagen-West. 2 Kilometer stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz-Leverkusen und Köln-Mülheim. Unfall, 3 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen hier mindestens 10 Minuten länger. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Delbrück und Leverkusen-Zentrum. 1 Kilometer stockender Verkehr. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Mozfeld und Beensberg. 3 Kilometer Stau. Sie brauchen hier mindestens 20 Minuten länger. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Leer und Bochum-Gerte. 2 Kilometer Stau. Sie brauchen hier mindestens 10 Minuten länger. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus.

eine Stadt für dich. Die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen. Wo das Licht nicht schnell ist, das Wasser hält, wo jedes Morgen und jeder Traum sich lohnt. Und wo jeder Blick durch Zeit und Traum in unsere Herzen fließt. WDR 2, das ist neu. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. That's why I'm searching night and day. Sting, I can't stop thinking about you. What page an empty field of snow. My room is 25 below. This cold bench isn't ghosts. I'm road lights undone. Can't Stop Thinking About You, neu auf WDR 2. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn einem sowieso Bayern gehört, weil dann steht überall ein Klösterchen, wo man sich als CSU-Landtagsfraktion zur Klausur hin zurückziehen kann. So geschehen jetzt in den vergangenen Tagen, war die CSU-Landtagsfraktion zur Klausur im oberfränkischen Kloster Banz. Klausur, da hofft man natürlich immer, dieser sympathische Generalsekretär Andreas Scheuer, vielleicht könnte der von der Klausur direkt in so eine mehrjährige Stubenarrest überführt werden. Aber wir wollten natürlich da genau wissen, was bespricht denn die CSU da? So mehrere Themen standen auf der Tagesordnung: Integration, innere Sicherheit, Flüchtlingspolitik und natürlich die Krise in der Union. Hat sich das verbessert? Der Kollege Rudolf Erhardt ist mit dem Ü-Wagen des Bayerischen Rundfunks am oberfränkischen Kloster Banz. Und Herr Erhardt, jetzt drängt sich ja die Frage auf, am Anfang der Woche hat die Bundeskanzlerin erkennen lassen, oder so ist es zumindest interpretiert worden, dass sie sich auf die CSU zubewegt. Ist denen denn auch mehr nach Frieden zumute gewesen? Ja, wenn sich die Kanzlerin bewegt, dann bewegt sich auch die CSU. Es war hier eindeutig die Botschaft, ja, wir wollen die Einigung mit der Union. Wir wollen anstreben, dass wir uns wieder anständig behandeln. Horst Seehofer hat erstmals zugegeben, dass dieser dauerhafte Streit und dieser ganze Konflikt nicht nur der CDU schadet, Stichwort schlechte Wahlergebnisse, sondern auch der CSU. Die spüren also diesen Gegenwind, obwohl sie in Bayern in dieser Woche eine krachend positive Umfrage bekommen haben, die in allen Teilen die CSU-Flüchtlingspolitik bestätigt, bis hin zu Burka-Verbot, bis hin zu einer Leitkultur, die in ein Integrationsgesetz hineingeschrieben werden soll. Da sagen ihr Leute, dass die CSU das nicht nur aus Bockigkeit macht, zum Beispiel die ganze Zeit nach Obergrenze rufen, sondern weil sie ihre Bayern kennen. Ja, die kennen ihre Bayern, aber die CSU will natürlich auch deutschlandweit immer etwas bewegen. Die CSU hat natürlich Angst vor Rot-Rot-Grün, weil sie dann sagt, dann verändert sich vieles, dann kommen noch mehr Flüchtlinge, dann gibt es wieder sanftere Asylgesetze, neue Steuerregeln und. Die CSU möchte, dass sozusagen dieses Land auch von den Konservativen mitgestaltet wird. Und das kann die CSU natürlich nicht allein. Sie muss aus Bayern hier gute Wahlergebnisse liefern. Aber die CSU kann natürlich nicht, was sich jetzt in den letzten Monaten abgezeichnet hat, nach dieser dauerhaften Bockigkeit, wie die CSU es nennt, von Angela Merkel, wir schaffen das. Da haben ja die Leute schon gesagt bei der CSU, Merkel wählen kommt bei der Bundestagswahl für uns auf keinen Fall in Frage. Das heißt aber dann dürfen sie auch kein Kreuzchen bei der CSU machen, und dann wird auch die CSU verlieren. Also jetzt das Signal, bei den nächsten beiden Parteitagen will man aufeinander zugehen, Merkel wird wieder anständig behandelt, aber man braucht ein gemeinsames Flüchtlingskonzept und keine Formelkompromisse. Aber jetzt hat Horst Seehofer ja auch immer gesagt, wir müssen die besten CSU-Leute nach Berlin schicken. Da gab es angeblich diese Personalie, dass er Markus Söder dazu drängt, nach Berlin zu gehen. Der will aber nicht. Ist dabei jetzt was rausgekommen bei dieser Klausur? Ja, da hat man natürlich sozusagen abseits, also gerade im Bierkeller und beim Wein hat man hier darüber geredet. Söder sperrt sich hier und bekommt auch Zustimmung aus der Fraktion. Seehofer soll gesagt haben, Alpha-Tiere. Alle sagen, naja, das größte Alpha-Tier ist er. Da müsste er nach Berlin gehen. Also da hat Seehofer mal wieder geplappert, was er so gerne tut, was er oft bei anderen als Quatschi-Quatschi bezeichnet, obwohl er versichert hat, die Personaldiskussionen für die Zukunft bleiben erstmal in der Kühlbox. Nein, er hat die Kühlbox aufgemacht und er will natürlich sozusagen Söder, der das beste Pferd in seinem Stall ist und sozusagen ein Alpha-Tier auch in der deutschen Politik ist und Klartext reden kann, den würde er gerne nach Berlin wegloben. Unter anderem auch, weil er dann glaubt, dann hat er sozusagen den lästigen Drängler in Bayern, der gerne Ministerpräsident werden will, Markus Söder, dann hat er den erstmal von der Backe. Die CSU hat sich zur Klausur im Kloster Banz getroffen. Rudolf Erhardt, WDR 2 Oberfranken, hat für uns darüber berichtet. Vielen Dank. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so. know it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Über Köln scheint so sehr die Sonne hier bei uns im Westen, denn der FC hat natürlich hier den Sonnenschein gebracht in dieser eigentlich fußballerisch doch lange Zeit gebeutelte Stadt. Er hat eine Wolke zurückgelassen, dagegen über Gelsenkirchen, Schalke, wo es gestern 1:3 hieß am Ende, also aus Sicht der Schalker. Hamburg, Bremen auch liegt mitten am Tränenmeer. Dann auf der anderen Seite Bayern natürlich, Köln, wie erwähnt, der BVB, Mönchengladbach auch nicht untergegangen, zum Glück in Leipzig. Das alles ist in der Bundesliga losgewiesen in dieser englischen Woche und damit war natürlich auch ein ganz wichtiges Spiel noch am Rande unterwegs. WDR 2. Alle gegen Pistor. Na, das war aber mal eine englische Woche, ne? Die Dortmunder oben auf, Köln ja sowieso. Hallo? Der FC Zweiter hinter dem FC Bayern München nach dem 3:1-Sieg gegen die Schalker. Ja, die Schalker darben an diesem Morgen. Und die Kölner fühlen sich so ein bisschen wie ich auch in unserem Tippspiel. Denn ich habe wieder 8 Punkte geholt. Und das ist für meine Verhältnisse richtig gut. Und so bin ich auf Platz 7149. Und jetzt dauert es ja gar nicht mehr lange. Dann tippen wir alle wieder. Und ich freue mich drauf. Tschüss. Tja, 8 Punkte. Toll für Sven, aber natürlich ist er von der Tabellenspitze noch so weit entfernt. Viel besser hat das Frank Hess alias Monaco Franze gemacht. Er hat 21 Punkte geholt. Gratulation. Und hat 2 Karten gewonnen für die Partie Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach jetzt an diesem Wochenende. Es gibt kaum eine Atempause, denn morgen Abend geht es schon mit dem 5. Spieltag weiter. Dann gibt es 2 Karten zu gewinnen für die Bundesliga-Partie Borussia Mönchengladbach gegen den Hamburger SV. Das ist am Wochenende vom 14. bis zum 16. Oktober. Und wenn Sie am Ende der Saison ganz vorne stehen, fahren Sie mit den Besten der Besten, der WDR 2 Elf des Jahres und Sven Pistor zum DFB-Pokalfinale nach Berlin. Alle gegen Pistor. Jede Woche die Bundesliga tippen, exklusive Tickets gewinnen und am Saisonende in die Elf des Jahres aufsteigen. WDR 2. Hier schlägt das Herz des Fußballs. Seen tricks like this before. I've been shaken to the core, and I got over it. I've been busted by the blues. I said you're crazy, but I knew I was crazy 'cause of you. And we still go ahead up to the bed, and all that's in my head is when I wake up to yawn, and then I stretch my arm. Did it do the charm? Hope you're still here when I wake up. Out of me, and I got over it. We we still go ahead, head up to the bed. All that's in my head is when I wake up to you, and then I stretch my arm, did it through the charm. Hope you're still here when I wake up. Meine Frau will eine neue Küche, mein Sohn ein neues Kinderzimmer und ich einfach mit der ganzen Familie die Korken knallen lassen. Kein Problem. Bei Hade gibt's doch die kostenfreie 0% Finanzierung über 72 Monate. Damit kann man sich praktisch alles leisten. Küche, Kinder, Shampoos. Hade. Woanders kaufen lohnt sich nicht. Mehr unter hade.de. So, Karle, jetzt haben wir's geschafft. Gut, dass wir das Seidenbacher Bergsteigermüsli gegessen haben. Ja, das neue Bergsteigermüsli vom Seidenbacher. Seitenbacher Bergsteigermüsli. Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Wo finde ich die neuesten Hilfsmittel? Wer hilft uns bei einem plötzlichen Pflegefall? Wo kann ich mich über Inklusion informieren? Alle Antworten finden Sie auf der ReaCare, die Messe für Rehabilitation und Pflege. 28. September bis 1. Oktober, Messe Düsseldorf. So, Männers, seid ihr bereit für absolute Leidenschaft? Okay. Ja. Seid ihr bereit für Grätschen, Kracher, Zuckerpässe? Sicher. Ja. Seid ihr bereit für... Papa, geht ihr Fußball spielen? Nee, schauen. Bereit für die neue Saison mit der Bundesliga in der Sportschau. Immer samstags um 18 Uhr im Ersten. Galeria Kaufhof. Kaufhof. Wir feiern. Einige unserer Filialen haben Jubiläum und alle feiern mit. Jetzt viele Sortimente und Marken mit tollen Angeboten und Jubiläumsrabatten von bis zu 40%. Auch online. Wir feiern. Galeria Kaufhof. WDR aktuell. Um 12.30 Uhr mit Michael Müller. Guten Tag. In Düsseldorf haben die Tarifverhandlungen für Ärzte an kommunalen Krankenhäusern begonnen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert knapp 6% mehr Gehalt. Die Arbeitgeber nennen das nicht finanzierbar. Die Verhandlungen betreffen rund 55.000 Ärzte. Der Kompromiss zur Reform der Erbschaftssteuer stößt in der Wirtschaft auf Lob und Kritik. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag begrüßt das Modell, weil Familienunternehmen nun Rechtssicherheit hätten. Der Bundesverband der Deutschen Industrie bemängelt dagegen, dass Eigentümer und familiengeführte Unternehmen stärker belastet werden sollen, als ursprünglich zugesagt worden sei. Die Vereinten Nationen beginnen einen neuen Versuch, Hilfslieferungen unbeschadet nach Syrien zu bringen. Mehrere Konvois sollen noch heute starten. Im UNO-Sicherheitsrat haben sich die USA und Russland über die Verantwortung für den jüngsten Angriff auf einen Hilfskonvoi gestritten. Russland weist jede Schuld von sich. In Stockholm sind die Träger der alternativen Nobelpreise bekannt gegeben worden. Dazu gehören die Weißhelme, tausende Freiwillige, die nach Bombenangriffen in Syrien helfen, Menschen zu retten. Ausgezeichnet werden auch die Redaktion der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, eine russische Menschenrechtlerin und eine Aktivistin, die in Ägypten für Frauenrechte kämpft. Das war WDR aktuell. Jetzt immer um halb. Von morgens 6 bis abends 6. Ihre Lokalzeit auf WDR 2. Aus dem Studio Köln mit Jutta Thüner. Guten Tag. Köln, in der Ratssitzung befassen sich die Politiker heute mit dem Vorschlag, rund um den Dom einen Zaun zu errichten. Er soll Teil eines Konzepts sein, die Domumgebung sicherer zu machen. Doch der Zaun ist bei den Ratsfraktionen umstritten. Frank Überall, WDR 2, Köln. CDU und Grüne haben sich im Kölner Stadtrat zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Über einen Schutzzaun am Kölner Dom sind sie aber unterschiedlicher Meinung. Die CDU ist dafür, die Grünen sind dagegen. Das wiederum haben die Grünen mit SPD und Linken gemeinsam. Um zu betonen, wie wichtig das Thema ist, hat die SPD nun eine sogenannte Aktuelle Stunde beantragt. Obwohl der Domzaun bisher nicht auf der Tagesordnung der heutigen Ratssitzung stand, müssen die Politiker durch den SPD-Antrag jetzt darüber diskutieren. Rheinland. Die Industrie- und Handelskammer veranstaltet heute zum 5. Mal den Frauen-Business-Tag. Laut IAK sind auch im Rheinland immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Dazu IAK-Vizepräsidentin Sandra von Müller. Wir sehen schon, dass es wenig Frauen gibt, die sich trauen, ein richtiges Start-up auf die Beine zu stellen, die Schwierigkeiten haben, auch das Kapital zu bekommen, da doch auch viele Banken eher davon ausgehen, dass eigentlich ein Mann vor ihnen sitzen müsste als eine Frau. Und da kann ich auch wirklich nur raten, nicht den Kopf hängen lassen, sondern Mut zu haben, vielleicht andere Wege zu gehen. Und die werden wir auch am heutigen Tag aufzeigen. Der Frauen-Business-Tag informiert Unternehmerinnen und hilft ihnen, ein Netzwerk zu bilden. Er beginnt um 16 Uhr in der IHK. Rhein-Erft, auch wenn das Wetter seit ein paar Wochen so schön ist, insgesamt hat es im Sommer viel Regen gegeben. An der Erft und ihren Nebenflüssen war der Sommer sogar so regenreich wie nie zuvor. Der Erftverband spricht von ungewöhnlich vielen Starkniederschlägen. Aber heute ist das Wetter im Rheinland wieder schön sommerlich. Die Sonne scheint bei meist wenigen dünnen Wolken und Temperaturen von 20 bis 23 Grad. Aktuell sind es 20 Grad in Bergisch Gladbach, 19 in Bonn-Rohleber. Wir sind der Westen. WDR 2. Verkehrsservice. A1 Münster Richtung Dortmund zwischen Kamener Kreuz und Kamen Zentrum, 2 Kilometer stockender Verkehr. A1 Köln Richtung Dortmund zwischen Vollmarstein und Hagen West, 2 Kilometer stockender Verkehr. A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Kreuz Leverkusen und Köln Mülheim, Unfall, 3 Kilometer stockender Verkehr. Sie brauchen mindestens 10 Minuten mehr. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln Delbrück und Köln Mülheim, Unfall, 2 Kilometer Stau, auch hier Verzögerung von mehr als 10 Minuten. A3 Köln Richtung Arnheim zwischen Kreuz Oberhausen West und Oberhausen-Holten, 3 Kilometer stockender Verkehr. Auch hier brauchen Sie etwas mehr als 10 Minuten. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Mozfeld und Bensberg, 3 Kilometer Stau. Hier brauchen Sie etwa 20 Minuten länger. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Leer und Bochum-Gerte, 2 Kilometer stockender Verkehr. Hier ist WDR 2 mit Jörg Thaddeus. Ja, und wir sind ja immer noch dabei, das Image des Herbstes zu retten. Reicht es Ihnen schon oder ist es Ihnen romantisch genug, wenn ich beschreibe, dass es im Herbst meistens keinen Schnee gibt? Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and I don't tonight. WDR 2. Time goes by and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally. Tell me where you move. And all I want is a chance to prove, show all. To. And all I starting over. I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. Michael Bublé, I believe in you, hier bei WDR 2. Wir haben uns den ganzen Tag schon unterhalten über Hasssprache, Schimpfwörter an Schulen. Und darauf hat sich auch unser Hörer Frank Schwachenwalder aus Bochum bezogen. Hallo, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, schreibt er uns, waren Beleidigungen wie Spasti, Arschloch, Pisser, schwule Sau, Alltag und das am Gymnasium. Und das Ganze in den 70ern, schreibt Herr Schwachenwalde. Nur Jude als Beleidigung gab es nicht, da es in unserer Jahrgangsstufe weder Neonazis noch Moslems gab. Also, wo ist jetzt das bahnbrechend Neue in Sachen Beschimpfung, fragt er mit freundlichen Grüßen aus dem sonnigen Bochum. Darüber wollen wir uns genau gleich unterhalten. Wo ist eigentlich das Neue? There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum. Over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Beruhigend jetzt dieses Gitarrengezupfe bei dem Thema, das wir vorhaben. Hier ist WDR 2. Wenn man seiner Empörung öffentlich Luft verschaffen will, dann leitet man ja gerne ein mit, es kann doch so nicht weitergehen. Und das hat der Bayerische Lehrerverband gemacht, hat ein Manifest natürlich veröffentlicht. Und da steht drin, wir erleben unter Schülern eine Aggressivität, eine Sprache des Hasses, der Geringschätzung und Diskriminierung. Wie gesagt, Unterton, so kann es ja wohl nicht weitergehen. Jemand, der die ganze Zeit mit diesen Angelegenheiten beschäftigt ist, ist der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW. Er arbeitet selbst als Schulsozialarbeiter an der städtischen Gesamtschule in Nettetal und er heißt Wolfgang Voltin. Herr Voltin, wo gehen denn die Alarmglocken an? Bei welchen Ausdrücken, wenn Sie die hören, gehen bei Ihnen die Alarmglocken an? Ja, das kommt natürlich immer auf die Situation an, wer sich da gerade mit welchen Worten behakt. Ich möchte erstmal grundsätzlich sagen, dass ich dieses Gesamturteil, dass es eine allgemeine Verrohung der Sprache der Jugendlichen gibt, so gar nicht teilen kann. Ich arbeite seit 20 Jahren in der Schulsozialarbeit und kenne Tausende von Jugendlichen, die eine adäquate Sprache haben. Es ist tatsächlich so, dass Jugendliche, Kinder und Jugendliche gibt, die das, was Sie gerade geschildert haben, benutzen. Es ist aber aus meiner Sicht eher im Moment ein Phänomen der Jugendkultur, sodass Sprache adaptiert wird aus der Musik und aus der Szene, in der sich die Jugendlichen heutzutage bewegen und das eigentlich nicht zielgerichtet einsetzen. Und da ist genau der Punkt. Man muss gucken, ob das zielgerichtete Beleidigungen sind oder ob es einfach ein Teil der Umgangssprache ist. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie das sagen, Herr Voltin, weil ich mir sonst auch vorkäme, als sei ich hier eine Gouvernante vom WDR-Klostergymnasium, die wir immer nur ganz rein sprechen, weil ich mich auch gefragt habe, was machen wir denn als Vorbilder vor? Was würde passieren, wenn ein Jugendlicher mit mir im Auto säße? Wir benutzen ja selbst eine ganze Menge Schmähbegriffe. Ja, ich stelle mir gerade vor, wir haben ja gerade Oktoberfestzeit und Jugendliche, junge Erwachsene gehen jetzt zu vorgerückter Stunde in die Zelte und horchen da an den Tischen mal den alkoholisierten Menschen zu, wie die sich da gerade austauschen und wie sie kommunizieren. Das ist mit Sicherheit auch nicht gerade vorbildhaft. Und wenn ich gewisse Formate mir anschaue in den Medien, dann wird da auch eine Sprache benutzt, die mit Sicherheit des Charakter der Verrohung entspricht. Aber Szene spreche hin oder her, Herr Voltin, wann würden Sie denn sagen, sollen die Eltern eingreifen, Stopp sagen und ermahnen und sagen, das sagst du so hier nicht nochmal? Ja, ein konkretes Beispiel, wir hatten vor kurzem hier zwei Mädchen, die sich durch die sogenannten sozialen Netzwerke, also via Handy, aufs Heftigste beleidigt haben. Und das war dann ein Punkt, wo wir die Eltern erstmal darüber informiert haben, was die Kinder denn mit den Handys tatsächlich hier machen. Auch in der Schule, obwohl wir eigentlich eine handyfreie Schule sind. Das ist der Punkt, wo wir dann natürlich Eltern erstmal in Kenntnis setzen, weil viele Eltern sind da, glaube ich, relativ ahnungslos. Mit den Schülerinnen und Schülern haben wir natürlich dann auch gearbeitet und haben sie das erstmal erklären lassen, was sie als Begriffe da benutzt haben. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was sie da an Sprache benutzen, welche Ehrverletzungen da auch drinstecken. Und dann habe ich die beiden Mädchen das nochmal face-to-face einander zurufen lassen und die sind über den zweiten Satz nicht hinausgekommen, weil ihnen das bodenlos peinlich war, wie sie da miteinander umgegangen sind. Also da ist der Punkt, wo man dann mit den Eltern auch arbeiten kann, dass den Kindern bewusst machen, was Verletzungen sind und wie man wirklich wertschätzend miteinander umgeht. Sagt Wolfgang Voltin, er ist Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit NRW und war zu hören auf WDR 2. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. The doors of time. Radioquiz der Welt. Sie hat es schon gelöst. Stefanie Schumann aus Gronau im Münsterland hat's gewusst. Ich habe noch nie so ein Glück gehabt. Und am Montag geht es weiter. Hallo, ich bin Sabine Heinrich. Ich möchte von euch wissen, welche Gemeinsamkeit haben 4 Begriffe? Lösen Sie das härteste Radioquiz der Welt. Wir schicken Sie und Ihre Familie auf eine Traumreise nach Kuba mit WDR 2. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, see. Thank you. never give up. Werbung. Jetzt mit einer neuen Ölbrennwertheizung kräftig Heizkosten sparen und insgesamt bis zu 3.200 Euro Modernisierungszuschuss kassieren. Alle Aktionsvorteile auf deutschlandmachtplus.de. Wir machen Lächeln. Mit festen dritten Zähnen an einem Tag auf nur 4 Implantaten. Ihr Gaumen bleibt dabei völlig frei. Mehr über Dänike Zahnmedizin im Internet oder besuchen Sie einen unserer Infoabende. Wir machen Lächeln. .de. Alle reden immer von Vorsorge. Wir von der Provinzial machen aus Vorsorge Vorfreude, denn wir kümmern uns darum, dass Sie fürs Leben gerüstet und später gut versorgt sind. So zuverlässig wie ein Schutzengel. Das war Matthias Bold von Ihrer Provinzial. Lassen Sie sich beraten in Ihrer Geschäftsstelle oder Sparkasse. Provinzial. Immer da, immer nah. Ich sehe was, was ich nicht sehe, und das ist grün. Der Baum? Ja! Wer alleine reist, muss sich selbst unterhalten. Nimm doch jemanden mit. Wer jetzt eine Probebahncard 25 kauft, bekommt eine zweite geschenkt und spart bei jeder Fahrt 25%. Für nur 19 Euro. Mehr Infos auf bahn.de. Sie sehen also verschwommen. Ja. Was erkennen Sie denn hier? Oh, gar nichts. Hm. Und auf diesem Bild? Auch nichts. Und hier? Oh, einen Preis! Den sehe ich ganz scharf! Scharfe Preise. Bester Service bei Zurbrüggen. 19% Mehrwertsteuer auf Möbel, Küchen und Matratzen. Und zusätzlich 6% extra Rabatt geschenkt. Zurbrüggen, Ihr Wohnzentrum. 64 Millionen. 64 Millionen. 64 Millionen. Diesen Freitag im Euro-Jackpot. Unglaubliche rund 64 Millionen Euro. Jetzt in deiner Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Euro-Jackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Teilnahme ab 18. Gewinnchance rund 1 zu 95 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 20 Jahre zimmerfrei. Und jetzt verabschieden wir uns von Ihnen mit einer glanzvollen, großen Abschiedsgala. Wir feiern mit Christine Westermann und Götz Alsmann die letzte Sendung zimmerfrei. Mit dem WDR-Funkhausorchester, mit dem WDR-Rundfunkchor, mit vielen Prominenten, mit dem Bilderrätsel, mit wunderbaren Spielen, großartigen Talks von Christine Westermann. Man kann es auch ganz kurz machen. Es wird ein toller Abend. Mit einer großen, großen Gala. Zimmerfrei, der Abschied. Nächsten Sonntag um 22.15 Uhr. Im WDR-Fernsehen. Yeah.